Kundgabe 4965. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.09.1950. Zerstörungswille des Gegners von Gott. Gebundenes Geistiges. Mensch. Alles, was in der Welt unbeständig ist, ist Anteil meines Gegners. Das heißt, jegliche Materie birgt Unvollkommenes, also noch mir widerstrebendes Geistiges, das mein Gegner mir einst abwendig gemacht hat. Die materielle Schöpfung ist durch meinen Willen entstanden, und er hat keine Macht über sie. Und dennoch gehört ihm diese Welt, denn er kann sich rühmen, dass das in der Materie gefesselte Geistige Produkt seines Willens ist. Mein Wille aber hat die materielle Schöpfung entstehen lassen, um das Geistige der Gewalt seines Erzeugers zu entziehen. Und er kann nimmermehr das Werk meiner Liebe und Erbarmung vernichten, was sein ständiges Streben ist. Er möchte wohl das Geistige befreien aus dem gebundenen Zustand, in den ich es versetzt habe zum Zwecke seiner Seligwerdung. Denn als freies Wesen strebt das Unvollkommene niemals zur Höhe, sondern geht immer weiter dem Abgrund zu, unter der Macht meines Gegners. Darum also entzog ich ihm die Macht über dieses Geistige und schuf Formen, die er nicht zerstören kann, weil sie mein gefesteter Wille sind. Über das in der Materie noch gebundene Geistige also hat mein Gegner keine Gewalt. Desto mehr aber sucht er, sie anzuwenden an der letzten materiellen Form, die das Geistige birgt, am Menschen, im Stadium des freien Willens. Auch ihn kann er nicht zwingen, ihm hörig zu sein, doch er kann ihn verführen in jeder Weise und ihn dazu zu veranlassen suchen, auch materielle Schöpfungen böswillig zu zerstören. Also er bedient sich des Menschen, um seinen Willen doch auszuführen. Zerstörung der Materie. Dem Menschen aber steht es frei, seinem Willen nachzukommen oder ihm Widerstand zu leisten. Um ihn nun zu gewinnen für seine schändlichen Pläne, stellt ihm mein Gegner das verlockend vor Augen, was er selbst gern zerstören möchte. Er sucht im Menschen die Gier, nach der Materie zu entfachen oder zu erhöhen, um dadurch auch Triebe in ihm auszulösen, die vor der Zerstörung der Materie nicht zurückschrecken, um sich selbst in Reichtum zu setzen und Güter anzusammeln, denen dann der eigentliche Zweck genommen wird, durch Dienen sich zu erlösen, weil der Mensch selbst das Geistige darin hindert am Dienen. Was also der Feind nicht zerstören kann, will er an der Aufwärtsentwicklung hindern. Er sucht dem Unbeständigen Beständigkeit zu geben, so es seinem Zerstörungswillen nicht erreichbar ist. Und der Mensch leistet ihm selbst zu gern Gehorsam, solange ihn die Materie reizt und er sie ständig zu vermehren sucht. Gelingt es meinem Gegner, die Menschen zu zerstörender Tätigkeit zu verführen, dann treibt das vorzeitig frei gewordene Geistige sein Unwesen in einem Maß, dass die Ordnung umgestoßen wird, das also ein Chaos ist, das auch die Menschen berührt, die sich dem Einfluss meines Gegners entziehen wollen. Denn die unlauteren Geistwesen richten überall Unheil an, was stets auf Antrieb meines Gegners geschieht, der nun wieder seinen Einfluss ausübt auf das frei gewordene Geistige. Darum wird es wieder gebunden durch meinen Willen. Menschen, denen materielle Güter zerstört wurden, schaffen sich, hervorgehend aus dem Erhaltungstrieb des Einzelnen, immer wieder Werke dienender Bestimmung, in denen das der Materie Entflohene wieder gebunden wird, zum Zwecke weiteren Ausreifens. Und diese Werke dienen dann desto eifriger, weil das Geistige daran die Wohltat spürt, wieder in den Entwicklungsprozess eingereiht zu sein, den es unfreiwillig abbrechen musste. Es empfindet die Wohltat der Ordnung, die allen meinen Werken zugrunde liegt, gegenüber dem gesetzwidrigen Wirken meines Gegners, dem es wohl untertan ist im freien Zustand, der es jedoch nicht beglückt. Der Mensch kann Kraft seines freien Willens und meiner ihm zur Verfügung stehenden Gnade dem Gegner Widerstand leisten und viel dazu beitragen, dass auch die Materie von ihm unberührt bleibt, so wie er dieser verhilft zum Dienen und eine Zerstörung nur dann vornimmt, so der Materie eine erhöhte dienende Tätigkeit zugewiesen werden soll. Dann entzieht sich der Mensch immer mehr dem Einfluss meines Gegners. Dann ordnet er sich völlig meinem Willen unter, indem er sich selbst erlöst und auch dem Geistigen in der Materie zur Aufwärtsentwicklung verhilft, indem er meinem Gegner keinerlei Macht einräumt über sich selbst und auch die Materie von ihm freizumachen sucht, indem der Wille des Menschen meinem Gegner immer wieder steht. Amen.